Diskussion. Wer glaubt, dass jeder Facebook-Kontakt ein Freund ist, der weiß nicht, was Freundschaft bedeutet. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, indem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Definition von Freundschaft: Wahre und virtuelle Freunde. Freund kontra Bekannter. Kontakthaltung mit Freunden. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Mit dieser Aussage bin ich völlig einverstanden. Ich glaube, jeder, der gar einen einzigen wahren Freund hat, weiß, dass die meisten Facebook-Kontakte keine wirklichen Freunde sind. Sie sind zwar oft online und man kann mit ihnen über aktuelle Angelegenheiten reden, aber zur echten Freundschaft braucht man jemanden, mit dem man auch viel Zeit zusammen verbringen kann. Vielleicht haben Sie nicht genug Zeit, Ihre Facebook-Kontakte besser kennenzulernen. Nein, das stimmt nicht. Aber was nützt das, wenn ich Sie zum Beispiel zu meinem Handballtraining einladen möchte, aber weiß, dass Sie nicht kommen können, weil Sie woanders leben? Dann bleibt uns nur die übliche »Was gibt's Neues bei dir?« Frage. Die beantworte ich nicht mal, weil mir bewusst ist, dass Sie nicht wirklich an meiner Antwort interessiert sind. Sind da vielleicht Zweckfreunde aus Ihrer Schule bessere Freunde? Sicher nicht. Zweckfreunde stellen eine andere Kategorie dar. Wenn ich die brauche, weil ich Probleme mit meinen Hausaufgaben habe, rufe ich sie an. Und die mich, wenn ich ihnen helfen soll. Ich habe sie niemals als meine Freunde betrachtet. Ich sage immer, Qualität vor Quantität. Es ist besser, einen guten Freund zu haben, als hunderte virtuelle. Ich habe Schulkameraden, die damit aufschneiden, dass sie mehrere hundert Kontakte haben. Da denke ich immer, sie verwechseln die Begriffe Freundschaft und Bekanntschaft. Ich bin mir darüber im Klaren, dass das super schnell geht. Es reicht ein einfacher Klick auf Freund hinzufügen. Doch das macht diese Person noch lange nicht zu einem Freund. Vielleicht ist nur die Form heute anders, wie man Kontakte pflegt. Die Definition von Freundschaft ist dieselbe. Ja, es ist nicht ausgeschlossen. Aber ich werde den Gedanken nicht los, dass ein Freund ist, auf wen man sich verlassen kann. Wenn eine Stunde ausfällt oder das Training abgesagt wird, glauben Sie, ich kriege von meinen Freunden eine Benachrichtigung? Auf Facebook-Kontakte ist kein Verlass. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe. Ich würde Facebook-Kontakte nur benutzen, um zum Beispiel ein Klassentreffen zu organisieren, wenn mir der Name eines damaligen Mitschülers nicht einfiele. Also nur als Informationsquelle. Eins ist klar, wahre Freunde findet man bestimmt woanders.